Kundgabe 2828. Empfangen durch Bertha Dudde am 27. und 28.07.1943. Größe des Zerstörungswerkes. Naturkatastrophe. In welcher Weise sich Gott äußern wird, davon können sich die Menschen keine Vorstellung machen, weil sich ein Zerstörungswerk vollziehen wird, wie es in seiner Größe noch nicht erlebt wurde. Und darum werden die Voraussagen keinen Glauben finden und auch ohne Wirkung bleiben, denn etwas Außergewöhnliches wollen die Menschen nicht gelten lassen. Und einen Eingriff Gottes, der Schöpfungen zerstört, halten sie für gänzlich ausgeschlossen. Gott äußert sich aber in einer Form, die ungewöhnlich ist, weil der Zweck der Zerstörungswerke ist, die Menschen aus dem täglichen Leben herauszureißen und in andere Lebensverhältnisse zu versetzen, die das Denken und ihren Lebenswandel ändern sollen. Und darum wird Gott durch die Naturgewalten den Menschen seine Macht und seine Kraft beweisen. Er wird sich in den Elementarausbrüchen dieser den Menschen offenbaren. Er wird sie jeglicher Kraft berauben und ihnen ihre Hilflosigkeit vor Augen führen, auf dass sie sich an ihn wenden um Hilfe, auf dass sie ihn im Herzen bekennen und anrufen um seinen Beistand. Es wird ein Vorgang sein, der die Menschen erstarren lässt. Denn gewaltig wird das Toben der Naturkräfte sein. So gewaltig, dass sie glauben, das Ende der Welt sei gekommen. Und es werden die Menschen nicht wissen, welchen Umfang die Naturkatastrophe angenommen hat. Sie werden nur ihre nächste Umgebung überblicken können und um die eigentlichen Ausmaße des Zerstörungswerkes nichts wissen, weil jede Verbindung mit der Umwelt unterbrochen ist. Es werden furchtbare Stunden sein, Stunden der höchsten Not und der tiefsten Verzweiflung, weil kein Mensch gegen die Naturgewalten angehen kann, weil alle über sich ergehen lassen müssen, was ihnen von Gott auferlegt ist. Die göttliche Stimme wird vernehmlich sein einem jeden, denn sie wird in einer Stärke ertönen, dass keiner sein Ohr verschließen kann. Sie wird Angst und Schrecken auslösen. Und doch ist es die Stimme der Liebe, die zu den Menschen spricht. Nur deshalb so gewaltig, weil der leisen Stimme nicht geachtet wird und weil der Mensch gerufen werden muss, will er nicht untergehen in dem Lebenswandel, den er führt. Ohne Gott und ohne den Glauben an ein Fortleben nach dem Tode. Es wird zwar auch diese offensichtliche Äußerung Gottes von den meisten Menschen nicht erkannt werden als das, was sie ist. Es wird ein lenkender und schicksalbestimmender Gott von vielen erst recht abgelehnt werden. Doch zum Nachdenken wird das gewaltige Naturgeschehen die Menschen anregen. Und dann ist der Wille des Einzelnen entscheidend, wie weit sein Denken der Wahrheit entsprechend ist und wie er die ihm nun zugehenden Gedanken auf sich wirken lässt. Er kann zur rechten Erkenntnis kommen, so er sich den Wahrheitsträgern nicht verschließt, die gedanklich ihn zu belehren versuchen, und so er die Menschen anhört, die ihm von der Liebe Gottes predigen und vom Sinn und Zweck des Erdenlebens. Gott gibt allen Menschen die Gelegenheit, zur rechten Erkenntnis zu kommen. Und nur der Wille zur Wahrheit ist nötig, dass er aus dem furchtbaren Erleben den rechten Nutzen zieht. Doch nur wenige werden diesen Willen haben, und ihnen ist nicht anders zu helfen, wenn auch diese Naturkatastrophe eindruckslos an ihnen vorübergeht. Gott wendet das letzte Mittel an vor der endgültigen Scheidung. Er sucht noch einmal das Denken der Menschen zu wandeln. Er stellt ihnen die Vergänglichkeit des Irdischen vor Augen und lässt sie in Lagen kommen, wo sie ihn suchen und nach ihm verlangen sollen, um ihnen dann beistehen zu können. Und er lässt deshalb ein Zerstörungswerk sich vollziehen, das aber gleichzeitig eine Erlösung für das in der festen Form gebundene Geistige bedeutet. Die unwissende Menschheit sieht nur die überwältigende Zerstörung. Der wissende Mensch aber weiß um die Notwendigkeit und den Segen solcher Zerstörungen für die geistige Entwicklung des Wesenhaften. Er weiß auch um die Gefahr, in der sich die Menschheit befindet, dass sie ihren Schöpfer nicht erkennt, dass sie verantwortungslos dahin lebt und ihren letzten Erdenlebenszweck nicht erfüllt. Und er weiß, dass Gott seine gewaltige Stimme nur ertönen lässt, weil ihn die Menschheit erbarmt, die sein Walten und Wirken nicht erkennt. Er weiß, dass Gott nur den irrenden Seelen helfen will, damit sie ihn erkennen, so er durch die Naturgewalten zu ihnen spricht. Amen.